Mein Name ist Philipp Moritz und das sind die aktuellen Themen. Schule und Museum, keine neuen Flüchtlinge in Hoya und Dartturniere in Langdamm. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. In den vergangenen beiden Wochen hat die Samtgemeinde Hoya keine neuen Flüchtlinge zugewiesen bekommen. Das sagte jetzt Samtgemeindebürgermeister Detlef Meyer. Derzeit leben 280 Flüchtlinge in der Samtgemeinde. Im Mai spreche man mit dem Landkreis über die künftige Höhe der Zuwendungen, die die Samtgemeinde pro Flüchtling für die Verwaltungsarbeit vom Kreis erhält. Bislang sind dies einmalig 360 Euro pro Person. Benötigt werden jedoch 1650 Euro. Morgen eröffnet im Nienburger Museum eine neue Sonderausstellung. Unter dem Thema Gegen das Vergessen wird eine Fotoausstellung über Orte der NS-Zeit in Nienburg früher und heute zu sehen sein. Gestaltet wurde diese von Schülern einer 10. Klasse des Albert-Schweitzer-Gymnasiums in Nienburg, erklärt Museumsleiterin Dr. Christina Nowak-Klimscher. Diese Ausstellung ist eben so aufgebaut, dass wir mit einer 10. Klasse zusammengearbeitet haben, die von uns vor ausgewählte Orte bekommen haben im Nienburger Stadtgebiet, dazu historische Fotos bekommen haben und deren Aufgabe war nun in Gruppen zu recherchieren, die Geschichte des jeweiligen Ortes und Fotos von dem Ort heute zu machen. Und das Ganze werden wir zu einer Ausstellung zusammenbringen. In der Nacht von Montag auf Dienstag drangen nach gewaltsamem Aufziehen einer Fluchttür unbekannte Täter in die Räumlichkeiten des Kindergarten Steimke ein. Nach ersten Ermittlungen wurden keine Wertgegenstände entwendet. Die Polizei Steimke hat die Ermittlungen aufgenommen. Wir kommen zum Sport mit Philipp Kessler. Die traditionellen Dartturniere des Dartclub Langendamm werfen ihre Schatten voraus. Am Freitag, den 13. Mai, lädt der DCL alle Langendammer Vereine, Korporalschaften, Hobbygruppen, Institutionen und Privatteams herzlich zum Charity-Dartturnier Langendamm spielt Darts ein. Der Erlös geht an gute Zwecke innerhalb Langendamms. Weiter geht es am Samstag, den 14. Mai, mit dem Einzelturnier um die Stadtmeisterschaft für Damen und Herren in getrennten Konkurrenzen. Das sonntägliche Doppelturnier um den City Sport Cup 2016 wird ähnlich wie Samstag ein Top-Event in der niedersächsischen Dartszene sein. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.